sie haben sich alle verkauft. Was man singen soll, bekommt man vorgekaut und kein Wort, dem man vertraut. Doch wir leben unser Leben und vergessen nie, was war. Es ist ein Teil von uns, auch die Dinge vor vielen Jahren. Auch die Dinge vor vielen Jahren. Mit uns, wie wir sind, man kann uns nicht verformen. Das Ziel wird sich nicht ändern, das haben wir uns geschworen. Verstößt sich eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr Schab. Wir lassen uns die kleine Engel drehen, egal wie tief wir graben. Musikanten, frei und nicht gekauft. Wir ziehen euch in unseren Bann.